weiß, wie du atmest, ich weiß, wie du schläfst. Ich weiß, dass du wach liegst und dich nicht bewegst. Ich lieg neben dir und die Zeit vergeht. Sag es mir.